Doch Pfaffen wussten sich zu rühren, die alles breit ins Schlechte führen. Sie finden alles da und hie, so dumm und so absurd wie sie. Dergleichen will mir auch begegnen, bin unter Dache, lass es regnen. Denn gegen die obskuren Kutten, die mir zu Schaden sich verquälen, kann es mir auch an Ulrich Hutten, an Franz von Sickingen nicht fehlen. Goethe.